Zerstreute Epigramme 28 bis 32 von Friedrich von Schiller. 28. Liebe und Begierde. Recht gesagt, Schlosser, man liebt, was man hat, man begehrt, was man nicht hat. Denn nur das reiche Gemüt liebt, nur das arme begehrt. 29. Güte und Größe. Nur zwei Tugenden gibt's, o wären sie immer vereinigt, immer die Güte auch groß, immer die Größe auch gut. 30. Der Fuchs und der Kranich an F. Nicolai. Den philosophischen Verstand lud einst der Gemeine zu Tische. Schüsseln sehr breit und flach setzt er dem Hungrigen vor. Hungrig verließ die Tafel der Gast, nur dürftige Bisslein faßte der Schnabel. Der Wirt schluckte die Speisen allein. Den gemeinen Verstand lud nun der Abstrakte zu Weine. Einen enghalsigen Krug setzt er dem Durstigen vor. Trink nun, Bester, so sprach, und mächtig schlürfte der Langhals. Aber vergebens am Rand schnuppert das tierische Maul. 31. Die Urne und das Skelett. In das Grab hinein pflanzte der menschliche Grieche noch Leben, und du, töricht Geschlecht, stellst in das Leben den Tod. 32. Das Regiment. Das Gesetz sei der Mann in des Staats geordnetem Haushalt, aber mit weiblicher Huld herrsche die Sitte darin.